This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. The only real dope. Willkommen bei 55 Minuten Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Im September geht es weiter mit komplett durchmoderierten Sendungen voller Information und neuer Musik. Im Sommer spielen wir DJ-Mixe verschiedener Stile. Heute ist dran OG Tronic, Chef des Nastya-Labels www.nastya.de. Mich hört ihr am Ende der Sendung wieder und bis dahin Abriss West. Thank you. I thought you'd be more intelligent than to listen to crap like that. I want more life. We'll be right back.

Alright, ihr seid bei Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Mehr Informationen zur Sendung, Playlists etc. findet ihr auf www.coastradio.de. Verantwortlich für die Sendung sind Franz Hahnemann und Adrian Bahne. Immer mittwochs 21.05 Uhr, das nächste Mal in 14 Tagen, auch dann wieder mit einem DJ-Mix. Wenn ihr selber mal eure Musik hier im Radio hören wollt, dann kontaktiert uns bitte. Wir freuen uns wirklich, lokale Künstler vorzustellen. Besonders natürlich, wenn ihr, genauso wie wir selbst, noch keine richtigen Profis seid. Das hat ja seinen ganz speziellen Reiz. Bis dahin, come clean. Congratulations.